Ja, hallo, hier ist der Marius wieder und ich begrüße euch zur 9. Ausgabe des Pottnungswidrig-Podcasts. Etwas verspätet, aber lieber spät als nie. Ist jetzt Montagabend und ich denke mal, die Folge werde ich noch raushauen heute Abend. Beginnen möchte ich wie immer, oder das heißt wie immer, seit der letzten Folge eigentlich erst, damit, dass ich die neuen Follower begrüße. Auf ADN gab es diesmal keine neuen Follower. Auf Twitter kam der @zopf1995 dazu. Herzlich willkommen hier beim Pottnungswidrig-Podcast. Wenn ihr mal Lust habt, irgendwie was zurückzugeben für den Podcast, ich meine, es hören jetzt doch ein paar Leute an, dann ist das Größte, was ihr machen könnt, für mich als Podcaster einfach mal ein Feedback bei iTunes geben oder mal ein paar Sterne, weiß nicht, kann man bei iTunes Sterne geben, bei iTunes mal voten. Danke hier auch nochmal an die Jungs vom Truckercast und an den @schmidtfu, also @schmidt_fu, die reposten immer ganz ordentlich meine Tweets und meine Posts auf ADN. Genau, dafür mein dickes Danke. Und der Podcast heute ist ein bisschen anders aufgeteilt wie sonst. Also es geht heute natürlich um den Paragraph 9 der Straßenverkehrsordnung, um das Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren. Aber es soll jetzt auch, weil immer um die Neuerungen gehen, die 2014 in der Straßenverkehrsordnung so eintreten. Da kommt ja einiges Neues. Und das werde ich jetzt immer vor dem Paragraphen, werde ich das jetzt immer einfließen lassen und die Sachen, die da neu sind, kurz, also mehr oder weniger kurz erklären und da ein paar Worte drüber verlieren. Ja, und die erste Neuerung, um die es gehen soll im 2014, ist wahrscheinlich auch die größte Neuerung, die da ans Haus steht. Und zwar geht es da mal um das Punktesystem. Ich habe mir da mal so sieben Stichpunkte parat gelegt, die da so wichtig sein könnten für den einen oder anderen für euch da draußen. Zuerst mal kann man sich merken, dass Verwarnungen bis 55 Euro grundsätzlich keine Punkte geben. Dann, was wird grundsätzlich verwarnt oder beziehungsweise was gibt Punkte? Es sollen in Zukunft nur noch Verkehrsverstöße, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigt werden, Punkte geben. Und diese sind abschließend aufgelistet in der Fahrerlaubnisverordnung. Dann gibt es natürlich auch Straftaten, also nicht nur Ordnungswidrigkeiten, die zu Punkteeintragungen in Flensburg führen, sondern auch Straftaten. Das wäre zum einen das unerlaubte Entfernen vom Unfallort. Also ihr habt einen Unfall, bemerkt diesen und haltet dann nicht an, weil ihr aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen Schiss vor den Konsequenzen habt. Dann das Fahren ohne Fahrerlaubnis ist eine Straftat, also ihr habt keine Fahrerlaubnis gemacht. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Dann Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Straßenverkehr. Das waren jetzt die Straftaten, die also immer zu einer Eintragung führen. Und wenn ich Eintragung jetzt im Laufe des Podcasts öfter sage, dann meine ich damit, die immer zur Eintragung von Punkten führen. Genau. Viertens, folgende Straftaten geben Punkte, wenn mit diesen Straftaten gleichzeitig die Fahrerlaubnis entzogen wird. Das wäre einmal der Kennzeichenmissbrauch gemäß § 22 des Straßenverkehrsgesetzes, dann die unterlassene Hilfeleistung gemäß § 323 Cäsar StGB, Strafgesetzbuch, dann der Vollrausch gemäß § 323 Anton StGB, die Nötigung gemäß § 240 StGB, die fahrlässige Körperverletzung, § 229 StGB und die fahrlässige Tötung nach 222 StGB. Übrigens noch ganz kurz, wenn ihr mal Lust habt, dass ich mal eine Sondersendung mache, eine Sonderfolge, Sondersendung, über jetzt hier so Verkehrsstraftaten, wie ich sie hier jetzt zum Beispiel aufgezählt habe, dann kann ich das gerne mal tun. Dann gebt mir da einfach mal Bescheid über ADN und Twitter, die einschlägigen Kanäle. Oder hinterlasst einfach einen Post auf der Internetseite www.pottnungswidrig.de und dann kann ich das gerne mal tun. So, jetzt für die interessant, die vielleicht öfter mal Pünktchen bekommen oder auch schon bekommen haben. In Zukunft werden die Eintragungen in drei Dauern aufgeteilt, also wie lange die eingetragen bleiben. Ja, die Einteilung wäre dann wie folgt. Eine einfache Verkehrsordnungswidrigkeit wären 2,5 Jahre eingetragen, also immer, ne, dass die halt Punkte und über 55 Euro dementsprechend kostet. Dann eine Verkehrsordnungswidrigkeit mit Fahrverbot oder eine Verkehrsstraftat oder eine andere Straftat, wie ich sie gerade eben aufgelistet habe, bleiben 5 Jahre euch erhalten als Punkte in Flensburg. Und Verkehrsordnungswidrigkeiten oder Straftaten mit Fahrerlaubnisentzug, das wären dann die, die ich gerade eben zuletzt genannt habe, bleiben euch 10 Jahre erhalten. Nach 10 Jahren bleiben die dann, also verschwinden die dann wieder. Ja, wie viele Punkte gibt es jetzt für Ordnungswidrigkeiten zum Beispiel? Für einfache Ordnungswidrigkeiten gibt es 1 Punkt. Für grobe Ordnungswidrigkeiten mit Regelfahrverbot, also die dann zum Beispiel 1 Monat Fahrverbot nach sich ziehen, wären das dann 2 Punkte. Für eine Straftat ebenfalls 2 Punkte. Für Straftaten mit Entziehung der Fahrerlaubnis sind es 3 Punkte. Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an. Aber was ich noch gar nicht gesagt habe, ist, dass das Ganze jetzt auch nur noch bis 8 Punkte geht. Also es gibt jetzt keine, ich glaube 18 Punkte sind es jetzt. Genau, es geht jetzt nur noch bis 8 Punkte. Also muss man da schon aufpassen. Ja, wenn man da mal 3 Punkte einfährt, da hat man schon fast die Hälfte vom Kontingent verbraucht. Ihr braucht jetzt keine Angst zu haben, wenn ihr jetzt lustig am Punkte sammeln seid. Ja, ihr sammelt jetzt 3 Punkte, dann nochmal 4 Punkte und dann nochmal 1 Punkt. Und auf einmal heißt so, bitte geben Sie jetzt Ihren Führerschein ab. Nein, so ist es nicht. Es gibt Maßnahmen, die auch schon bei weniger Punkten getroffen werden. Die wären zum ersten die sogenannte Vormerkung. Diese Vormerkung, die hat eigentlich noch, also damit werdet ihr vielleicht gar nicht mitbekommen, weil wer nämlich 1, 2 oder 3 Punkte in Flensburg hat, der ist dort in dem Register so vorgemerkt für eine Bewertung seiner Fahrereignung. Genau. Also da kriegt die Fahrerlaubnisbehörde noch nichts mit davon. Also das ist einfach nur in Flensburg mal vorgemerkt, dass ihr eventuell mal eure Fahrereignung unter Beweis stellen müsst. Die nächste Maßnahme wäre dann eine Ermahnung. Das kommt dann nach der Vormerkung. Bei 4 oder 5 Punkten werdet ihr gebührenpflichtig ermahnt. Das heißt, ihr werdet halt irgendeinen Brief nach Hause bekommen, wo dann drin steht, hier bezahlen Sie das jetzt. Und ihr könnt dann noch ein freiwilliges Fahrereignungsseminar mitmachen, wo ihr eure Fahrereigenschaft unter Beweis stellt. Genau. Wenn ihr dann also so tapfer wart und so ein Fahrereignungsseminar über euch ergehen habt lassen oder dort teilgenommen habt, dann werden euch großzügigerweise 1 Punkt erlassen, ja, von diesen 4 oder 5 Punkten, die ihr habt. Genau, der nächste Schritt wäre dann eben eine Verwarnung. Das ist dann wieder gebührenpflichtig. Und der große Nachteil bei dieser ganzen Sache ist, eine Teilnahme wird jetzt nicht mehr mit einem Punkterabatt belohnt. Und diese Verwarnung, die wird euch dann mit 6 oder 7 Punkten erreichen. Ja, also wieder ein Brief, denke ich mal, und da steht dann drin, bitte bezahlen Sie jetzt hier Summe X und dann müsst ihr das machen. Genau, dann kommen wir zum Highlight, also zu den 8 Punkten. Wenn ihr dann 8 Punkte habt, dann droht euch die Entziehung, oder nicht sie droht, sie wird stattfinden, die Entziehung der Fahrerlaubnis. Das heißt, ihr werdet als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen eingestuft und ihr müsst eine sogenannte MPU machen, eine medizinisch-psychologische Untersuchung, und einen neuen Führerschein könnt ihr auch noch nicht gleich wieder nach dieser MPU machen, sondern ihr müsst mindestens 6 Monate warten, bis ihr einen neuen beantragen könnt. Ja, für alle, die es nun interessiert, was passiert denn jetzt mit meinen alten Punkten, bleiben die erhalten oder was ist jetzt damit? Da gibt es erstmal was Gutes zu sagen. Also für alle Eintragungen, die ihr bereits habt und für die es aber nach neuem Recht keine Eintragungen geben würde, also keine Punkte geben würde, die werden gelöscht. Genau. Für alles, was dann übrig bleibt an Punkten auf eurem Punktekonto, gilt folgende Regelung. Wenn ihr 1 bis 3 Punkte habt, dann werden die zusammengekürzt auf 1 Punkt. Bei 4 bis 5 auf 2 Punkte, auf von 6 bis 7, also wenn ihr 6 bis 7 Punkte habt, wird es gekürzt auf 3 Punkte, also wird es so verrechnet. Das heißt, ihr seid automatisch schon mal vorgemerkt. Dann, wenn ihr 8 bis 10 Punkte habt, dann wird es großzügigerweise fast halbiert, also 4 Punkte kommen dann dabei raus. Bei 11 bis 13 Punkten sind es noch 5 Punkte. Bei 14 bis 15 Punkten sind es 6 Punkte. Bei 16 bis 17 Punkten nach altem System sind es 7 Punkte im neuen System. Alles, was 18 Punkte ist, werden 8 Punkte und dann ist der Führerschein eh weg. Okay, ich denke, das soll es erstmal reichen. Zu dem Kapitel Neuerungen in 2014 und hier speziell zum Punktesystem. Wem das alles noch nicht genug ist oder wer darüber noch mehr genauere Sachen informiert werden möchte, wenn er noch mehr Infos haben will, der kann einfach, ich habe da mal ein PDF vom ADAC, ja, ich weiß, ADAC, verlinkt. Da könnt ihr dann einfach mal reingucken und euch das anschauen. Da stehen noch ein paar mehr Informationen drin, als ich jetzt hier angegeben habe im Podcast. Ja, jetzt komme ich dann endlich zum Hauptthema, nämlich zum Paragraph 9 der Straßenverkehrsordnung. Hier geht es ums Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren. Ich werde anfangen, indem ich den Paragraphen einfach mal vorlese. Das fange ich jetzt mal an. Also, Paragraph 9, StVO, Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren, Absatz 1. Wer abbiegen will, muss dies rechtzeitig und deutlich ankündigen. Dabei sind die Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen. Wer nach rechts abbiegen will, hat sein Fahrzeug möglichst weit rechts. Wer nach links abbiegen will, bis zur Mitte auf der Fahrbahn für eine Richtung möglichst weit links einzuordnen. Und zwar rechtzeitig. Wer nach links abbiegen will, darf sich auf längs verlegten Schienen nur einordnen, wenn kein Schienenfahrzeug behindern wird. Vor dem Einordnen und nochmals vor dem Abbiegen ist auf dem nachfolgenden Verkehr zu achten. Vor dem Abbiegen ist es dann nicht nötig, wenn eine Gefährdung nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen ist. Absatz 2. Wer mit dem Fahrrad nach links abbiegen will, braucht sich nicht einzuordnen, wenn die Fahrbahn hinter der Kreuzung oder Einmündung vom rechten Fahrbahnrand aus überquert werden soll. Beim Überqueren ist der Fahrzeugverkehr aus beiden Richtungen zu beachten. Wer über eine Radverkehrsführung abbiegt, muss dieser im Kreuzungs- oder Einmündungsbereich folgen. Absatz 3. Wer abbiegen will, muss entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren lassen. Schienenfahrzeuge, Fahrräder mit Hilfsmotor und Fahrräder auch dann, wenn sie auf oder neben der Fahrbahn in gleiche Richtung fahren. Dies gilt auch gegenüber Linienomnibussen und sonstigen Fahrzeugen, die gekennzeichnete Sonderfahrstreifen benutzen. Auf zu Fuß gehende ist besondere Rücksicht zu nehmen, wenn nötig ist zu warten. Absatz 4. Wer nach links abbiegen will, muss entgegenkommende Fahrzeuge, die ihrerseits nach rechts abbiegen wollen, durchfahren lassen. Einander entgegenkommende Fahrzeuge, die jeweils nach links abbiegen wollen, müssen voreinander abbiegen, es sei denn, die Verkehrslage oder die Gestaltung der Kreuzung erfordern, erst dann abzubiegen, wenn die Fahrzeuge aneinander vorbeigefahren sind. Absatz 5. Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Abbiegen in ein Grundstück, beim Wenden und beim Rückwärtsfahren darüber hinaus so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen. Genau, soweit zum Vorlesen. Jetzt schauen wir mal, was so an Erläuterungen dabei rumkommt. Zunächst mal ein paar Begriffsdefinition. Abbiegen ist gleich. Abbiegen ist das Verlassen der bisher genutzten Straße und in einer dem natürlichen Verlauf nach anderen Straße oder auf einem Grundstück weiterzufahren. Das Abbiegen kann ohne Änderung der Bewegungsrichtung erfolgen, wenn die bisher genutzte Straße an der Stelle des Abbiegens in einer Kurve verläuft. Wer aus einer Grundstückszufahrt ausfährt, biegt nicht ab, sondern fährt ein in die Fahrbahn. Das macht einen Unterschied. So, jetzt nochmal ein Tipp an alle Brummifahrer oder etwas für alle Brummifahrer. Wer vor dem Rechtsabbiegen von der bisher befahrenen Fahrbahn ausholt, also wer quasi ausholen muss, um überhaupt rumzukommen ums Eck, weil der Winkel sonst zu klein wäre, muss aus § 1 Absatz 2 besondere Sorgfalt walten lassen und sich verhalten wie beim Ausscheren zum Vorbeifahren an einem Hindernis. Das Ganze könnt ihr mal vergleichen mit dem § 6, da ist das geregelt. Vorbeifahren. Genau, also da muss man besonders aufpassen, weil es eben nicht üblich ist, dass man vor dem Rechtsabbiegen da großartig ausschert. Genau, jetzt die Erläuterungen des Absatzes 1. Und zwar fangen wir da an mit dem Satz 1. Wer abbiegen will, muss dies rechtzeitig und deutlich ankündigen. Dabei sind die Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen. Dies muss auch dann erfolgen, wenn keine anderen Verkehrsteilnehmer in der Nähe sind. Das ist wichtig. Oder, ja. Also wenn keiner in der Nähe ist, müsst ihr trotzdem blinken, auch wenn es keiner sieht, ob ihr jetzt blinkt oder nicht. Das hört sich jetzt erstmal blöd an, ja. Hat aber eine Art erzieherischen Charakter vom Gesetzgeber. Damit möchte er eben erreichen, der Gesetzgeber, dass die Verkehrsteilnehmer sich an das Blinken gewöhnen vor dem Abbiegen. Dass man halt automatisch vielleicht mit dem, wenn man den Gedanken fasst zum Abbiegen, ja, okay, jetzt will ich gleich abbiegen, dass man automatisch den Blinker schon mal bedient. Ja, keine Ahnung. Dann Satz 2. Wer nach rechts abbiegen will, hat sein Fahrzeug möglichst weit rechts. Wer nach links abbiegen will, bis zur Mitte auf der Fahrbahn für eine Richtung möglichst weit links einzuordnen und zwar rechtzeitig. Ja, solltet ihr jetzt vor dem Einordnen zum rechts oder links abbiegen nicht richtig die Fahrtrichtungsanzeige, also auf Deutsch die Blinker benutzen, behindert das unter Umständen den nachfolgenden Verkehr vermeidbar. Das heißt, ihr verstoßt damit gegen den § 1 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung. Genau. Also, wenn ihr das nicht macht, dann, wenn ihr zu spät blinkt, dann doof. So, das Einordnen. Also hier ist ja alles geregelt. Wirklich alles. Also das Einordnen muss in zügiger Fahrt unmittelbar nach der Fahrtrichtungsanzeige. Also nach dem Blinken müsst ihr unmittelbar euch beginnen einzuordnen. Ja, wer vor dem Einordnen jetzt seine Geschwindigkeit zum Abbiegen bereits herabsetzt, also bremst auf Deutsch gesagt, behindert wieder den nachfolgenden Verkehr unter Umständen vermeidbar und dies ist dann wieder ein Verstoß nach § 1 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung. Genau, auch immer gern genommen ist, wenn man merkt, oh, besonders wenn man irgendwo neu ist, hoppala, ich habe mich ja falsch eingeordnet, jetzt sind hier aber so komische Pfeile auf der Fahrbahn, jetzt blinke ich mal rechts, obwohl ich eigentlich nach links abbiegen will, weil ich ja doch lieber geradeaus fahren möchte. Nee, das geht so leider nicht. Also ihr müsst dann den Richtungspfeilen folgen, wenn diese auf der Fahrbahn angebracht sind und müsst euren Irrtum oder dürft euren Irrtum dann erst nachdem ihr abgebogen seid korrigieren. Das heißt, ihr müsst abbiegen, dann irgendwo rechts anhalten, gucken, ob ihr wenden dürft, könnt und dann nochmal neu abbiegen. In dem Fall dann nach links, wenn ihr gerade ausgefahren wärt, vor dem Links abbiegen. Dann der nächste Absatz der nächste Satz vom Absatz 1. Wer nach links abbiegen will, darf sich auf längs verlegten Schienen nur einordnen, wenn kein Schienenfahrzeug behindert wird. Ja, das heißt ganz einfach auf Deutsch, wenn ihr bereits seht, dass ihr vor dem Linksabbiegen länger warten müsst und ihr müsstet euch halt auf Schienen, ihr müsstet halt auf Schienen stehen und warten, dann dürft ihr das einfach nicht machen, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass dann während eurer Wartezeit ein Schienenfahrzeug kommt und ihr unter Umständen eben nicht mehr ausweichen könnt. Und das wäre halt schlecht, weil das Schienenfahrzeug dann warten müsste, also die Tram oder was auch immer da kommt, müsste dann warten und Fahrplan und hin und her. Also dürft ihr nicht auf Schienen. Ja, dann der Absatz 2, Satz 1. Wer mit dem Fahrrad nach links abbiegen will, braucht sich nicht einzuordnen, wenn die Fahrbahn hinter der Kreuzung oder Einmündung vom rechten Fahrbahnrand aus überquert werden soll. Das heißt, ihr fahrt mit eurem Drahtesel einfach geradeaus über die Kreuzung, dann bleibt er am rechten Fahrbahnrand stehen, schaut, ob was von hinten kommt, also ganz normal, wie bei jedem Überqueren der Straße, schaut ihr nach, ob von irgendwo was kommt und wenn nichts kommt, dann geht er rüber und fahrt dann mit eurem Fahrrad weiter. Ja, also das ist dann eigentlich auch kein Abbiegen mehr, sondern ganz normales Überqueren der Straße. Ja, dann gibt es noch den Absatz 3, Satz 1. Wer abbiegen will, muss entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren lassen. Schienenfahrzeuge, Fahrräder mit Hilfsmotor und Fahrräder auch dann, wenn sie auf oder neben der Fahrbahn in der gleichen Richtung fahren. So, jetzt definieren wir mal, was ein Schienenfahrzeug ist. Ein Schienenfahrzeug ist zum Beispiel eine Tram oder alles, was sich halt oberirdisch auf Schienen bewegt. Ein Fahrrad mit Hilfsmotor, das wäre ein sogenanntes Leichtmofa. Da gibt es eine sogenannte Leichtmofa-Ausnahmeverordnung. Wer sich für dieses Thema interessiert, einfach mal im Internet bei einschlägigen Suchmaschinen eingeben und dann findet man da eigentlich einiges. Ein Fahrrad, okay, das ist, glaube ich, klar, was das ist. Das muss ich nicht erklären. Genau. Also diese entgegenkommenden Fahrzeuge sind durchfahren zu lassen. Dies gilt auch gegenüber von Linienomnibussen und sonstigen Fahrzeugen, die gekennzeichnete Sonderfahrstreifen benutzen. Sonderfahrstreifen benutzen zum Beispiel Busse auf ihren Busstreifen und in einigen Städten gibt es auch sogenannte Taxistreifen. Ja, und da müsst ihr dann die Fahrzeuge eben auch durchfahren lassen. Klar, auf zu Fuß gehende ist besondere Rücksicht zu nehmen, das gilt aber immer, weil zu Fuß gehende, also sprich Fußgänger, sind immer die schwächsten Verkehrsteilnehmer und auf die müssen wir schon gemäß Paragraph 1 Absatz 2 immer besondere Rücksicht nehmen. Aber auch wichtig für die, die da zu Fuß gehen, die dürfen ihre Situation natürlich nicht ausnutzen, ja, dass jetzt auf sie besondere Rücksicht zu nehmen ist und unter Umständen zu warten ist, weil dann würden diese nämlich auch gegen Paragraph 1 Absatz 1 verstoßen. Das beinhaltet ja, dass man eben nicht auf sein Recht auf Vorfahrt oder Vorrang eben beharrt, sondern eben gegenseitig Rücksicht nimmt. Ja, also Fußgänger sind da auch nicht narrenfrei. Ja, dann geht es weiter mit dem vierten Absatz und dem den ersten beiden Sätzen. Wer nach links abbiegen will, muss entgegenkommende Fahrzeuge, die bereits nach rechts abbiegen, die ihrerseits nach rechts abbiegen wollen, durchfahren lassen. Einander entgegenkommende Fahrzeuge, die jeweils nach links abbiegen wollen, müssen voreinander abbiegen, es sei denn, die Verkehrslage oder die Gestaltung der Kreuzung erfordern es erst dann abzubiegen, wenn die Fahrzeuge aneinander vorbeigefahren sind. Mensch, es ist eindeutig zu spät. Ja, für einige ist vielleicht auch noch nicht zu spät, für mich ist es schon spät. Der Satz 2 beschreibt also dieses tangentiale Abbiegen. Hierbei ist besondere Vorsicht geboten, weil die Leute, also die Verkehrsteilnehmer, die sich gegenseitig gegenüberstehen, also die, die jeweils links abbiegen wollen, sich auf die Sicht, sich die Sicht nehmen auf den Rechts- bzw. Geradeausverkehr. Also da muss man sich dann langsam reintasten in den Verkehr, also in den Gegenverkehr quasi. Und genau, besondere Vorsicht walten lassen. Ja, der letzte Absatz aus dem Paragraph 9 war ja wie folgt. Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Abbiegen in ein Grundstück, beim Wenden und beim Rückwärtsfahren darüber hinaus so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen. Hier möchte ich gerne abschließen mit ein paar Begriffsdefinitionen. Was ist ein Grundstück? Ein Grundstück ist jede Verkehrsfläche, die nicht dem fließenden Verkehr dient. Das ist hier unerheblich, ob öffentlicher oder privater Verkehr stattfindet. Das hat das Oberlandesgericht in Düsseldorf mal so entschieden. Was ist Rückwärtsfahren? Rückwärtsfahren ist das gewollte Rückwärtsfahren im Rückwärtsgang. Rückwärtsfahren ist nicht das Rückwärtsrollen oder Zurückrollen ohne Motorkraft, hat auch das OLG, das Oberlandesgericht Düsseldorf, entschieden. Was ist Wenden? Wenden ist eine Richtungsänderung, die auf ein gezieltes Lenken zurückzuführen ist. Das Oberlandesgericht Köln so definiert. Es setzt voraus, dass das Fahrzeug in die entgegengesetzte Richtung gebracht wird. Genau. Ja, so viel dann zum Paragraphen 9. War wieder recht kurzweilig, finde ich. Ist jetzt nicht der spannendste Paragraph, aber vielleicht, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, mache ich ja mal eine Sondersendung über diese Verkehrsstraftaten. Ja, der nächste Punkt auf der Agenda beschäftigt sich wieder mit dem Baren, also mit der Kohle, dem Geldbeutel. Und zwar geht es um die Bußgeldbestimmungen. Ja, ich habe mir hier 5 Stück mal rausgeschrieben. Es gibt noch mehr, aber ich schreibe immer nur die raus, die vielleicht interessant sein könnten. Also wenn ihr jetzt abbiegt, ohne zu blinken, egal in welche Richtung, kostet es, wenn nichts passiert und keiner gefährdet wird, 10 Euro. Wenn jemand gefährdet wird, 30 Euro. Und wenn es zum Unfall kommt, 35 Euro. Dann abbiegen ohne vorheriges Einordnen kostet ein Zehner, wenn nichts passiert, 30 Euro, wenn es gefährdet, wenn jemand anderes gefährdet wird, 35 Euro, wenn es zum Unfall kommt. Wenn man als Radfahrer indirekt abbiegt, aber den Fahrzeugverkehr nicht beachtet, dann 15 Euro, wenn nichts passiert, also wenn man einfach rübergeht, wenn man jemanden behindert, 20 Euro, jemanden gefährdet, kostet es 25 Euro und 30 Euro, wenn es zum Unfall kommt. Dann abbiegen ohne Fahrzeug in gleiche Richtung fahren, durchfahren zu lassen. Kostet 20 Euro, wenn nichts passiert. Wenn jemand gefährdet wird, kostet es schon 70 Euro und gibt 2 Punkte. Und wenn jemand, wenn es dann zum Unfall kommt, kostet 85 Euro und gibt auch 2 Punkte. Dann die letzte. Nicht vor dem entgegenkommenden Linksabbieger abgebogen, obwohl möglich. Also nicht dieses tangentiale Abbiegen gemacht, sondern man ist ja erst aneinander vorbeigefahren und dann, also man hat quasi hinter dem abgebogen. Das kostet, wenn nichts passiert, einen Zehner, also 10 Euro. Wenn jemand gefährdet wird, kostet es 70 Euro und einen Punkt. Und wenn es zum Unfall kommt, 85 Euro und einen Punkt. Ja, das soll es dann gewesen sein mit der heutigen Folge von Pottnungswidrig. Ich hoffe, jeder, der zugehört hat, konnte etwas mitnehmen und hat es nicht als verschwendete Zeit empfunden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bitte, ja, ein bisschen hier Knierutschen, votet mal bei iTunes oder hinterlasst einen Kommentar auf der Internetseite www.pottnungswidrig.de. Das freut mich immer sehr und zeigt mir auch, dass der Podcast eben gehört wird. Sonst kann ich mich immer nur bei Feedburner durch die Statistiken hangeln und naja, das ist, naja. Also Kommentare sind da erheblich befriedigender für mich und schließlich leben Podcaster ja auch von diesem Feedback, ja, weil ich hoffe ja, dass der Podcast gehört wird und eben, dann kann man wäre es sehr nett von euch, wenn ihr auch was hinterlasst. Einen kleinen Kommentar oder irgendwas. Die nächste Folge wird sich natürlich mit dem Paragraph 10 der Straßenverkehrsordnung befassen. Und dieser Paragraph 10 ist Einfahren und Anfahren. Also bis dahin, schön bei iTunes voten und @pottnungswidrig auf ADN und Twitter abonnieren. Schön folgen und ihr werdet keine Folge mehr verpassen von diesem Podcast. Bis dahin, ciao.